sein, es geht vorbei. Ich steh mal wieder ganz hinten an, häng meine Seele an einen Zaun und vergrab den letzten Traum und will nichts verstehen. Es ist immer so, beim ersten Mal, lass mein Eis gehen auf deine Haut. Und die Flut geht schon vorüber, wenn du es nur willst. Es ist immer so, beim ersten Mal, lass mein Eis gehen auf deine Haut. Regenschirm und alles fängt wieder.